17. Kapitel. Aber wollen Sie es, sagte Dr. Sloop, darauf auf Ihre Verantwortung nehmen, wenn's Ärgste zum Argen kommt und sagen, dass es nicht ebenso wohl die Hüfte als der Kopf des Kindes sein kann? Das ist eine Sache, die man sehr selten recht erkennt und die doch sehr wichtig ist, erkannt zu werden. Denn, mein Herr, wenn man die Hüfte für den Kopf hält, besteht die Möglichkeit, wenn's ein Knabe ist, dass die Zange... Worin die Möglichkeit bestand, das wisperte Dr. Sloop meinem Vater und dann auch meinem Onkel Tobby ganz leise ins Ohr. Beim Kopfe besteht so eine Gefahr gar nicht, fuhr er fort. Wahrhaftig nicht, sagte mein Vater. Wenn aber einmal das, was bei der Hüfte möglich ist, geschehen ist, so mögen Sie nur gerade auch noch den Kopf abreißen. Bei solch moralischer Ausdrucksweise ist es unmöglich, dass der Leser das verstehen könne. Genug aber, dass es der Dr. Sloop verstand, und damit nahm er den grünen Beutel in die Hand und in Obadias abgeschnittenen Schuhen trippelte er, für einen Mann von seiner Dicke noch behende genug, durchs Zimmer nach der Türe, und vor der Türe ließ er sich von der guten alten Hebamme den Weg nach meiner Mutter Zimmer weisen.